50 languages. 51. 51. Besorgungen machen. Besorgungen machen. Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Buchhandlung. Ich will in die Buchhandlung. Ich will zum Kiosk. Ich will zum Kiosk. Ich will ein Buch leihen. Ich will ein Buch leihen. Ich will ein Buch kaufen. Ich will ein Buch kaufen. Ich will eine Zeitung kaufen. Ich will eine Zeitung kaufen. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen. Ich will zum Optiker. Ich will zum Optiker. Ich will zum Supermarkt. Ich will zum Supermarkt. Ich will zum Bäcker. Ich will zum Bäcker. Ich will eine Brille kaufen. Ich will eine Brille kaufen. Ich will Obst und Gemüse kaufen. Ich will Obst und Gemüse kaufen. Ich will Brötchen und Brot kaufen. Ich will Brötchen und Brot kaufen. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen.